Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Conté hatte alle Wissenschaften in seinem Kopf und alle Künste in seiner Hand. Gaspard Monge, Mathematiker. Conté war ein Universalgenie, der die Künste Frankreichs in den Wüsten Arabiens erschaffen konnte. Napoleon Bonaparte. Eine Abbildung zeigt Nicolas Jacques Conté mit hohem Kragen und einer Binde über dem linken Auge. Im Hintergrund der piratenähnlichen Figur eine Palme und eine Pyramide. Wer war dieser Conté? Ein Abenteurer und Draufgänger, wie es die Darstellung vermuten lässt? Oder das typische Beispiel eines Wissenschaftlers zur Zeit der Französischen Revolution? Am 14. Juli 1789 stürmen aufgebrachte Massen die Bastille in Paris. Die Französische Revolution beginnt. Nicolas Jacques Conté befindet sich zu dieser Zeit bereits in der Hauptstadt, in der es nun bald attraktive Chancen für Wissenschaftler geben wird. Einige werden sogar in hohe Ämter aufsteigen, bis in den Wohlfahrtsausschuss, wo die wichtigsten politischen Kompetenzen gebündelt sind. Doch Nicolas Jacques Conté ist ein ganz und gar unpolitischer Mensch. Weder will er an monarchischen Traditionen festhalten, noch begeistert er sich für die neuen Werte der Revolution. Auch Ämter interessieren ihn nicht. Alain Caruel, der moderne Biograf Contés: He was a very good painter. Conté war Maler, und zwar ein guter. Bevor er sich endgültig in Paris niederließ, hat er bei großen Malern das Miniaturenzeichnen gelernt. Miniaturen, das sind ganz kleine Porträts. Conté war Spezialist auf diesem Gebiet, als er nach Paris kam. Sein einziges Ziel war damals, als Porträtmaler berühmt zu werden. Conté, dessen Eltern einen Bauernhof in einem kleinen Ort in der Normandie besitzen, kommt durch einen Zufall zur Malerei. Mit 14 Jahren wird er zu Verwandten in die nahegelegene Stadt C gegeben, damit er dort lesen, schreiben und rechnen lernt. Dort arbeitet er auch als Gärtnergehilfe am Krankenhaus. Als Conté 19 Jahre alt ist, wird ein Pariser Künstler beauftragt, die Krankenhauskapelle auszumalen. Doch der Maler erkrankt und kann die Arbeit nicht fertigstellen. Conté, der ihm zugesehen hat, bittet darum, das Werk vollenden zu dürfen. Er darf und hat ungeahnten Erfolg damit. Bald macht die Kunde vom Malergenie aus C die Runde. Conté bekommt erste Aufträge als Porträtmaler und kann davon gut leben. Doch die Revolution wirkt sich schlecht auf Contés Auftragslage aus. Seine vornehmlich adlige Kundschaft hat nun andere Sorgen, als sich die Salons mit Miniaturen verzieren zu lassen. Wer nicht hingerichtet wird, verlässt das Land oder versucht, sich irgendwie mit dem neuen Staat zu arrangieren. Conté muss sich also nach einem neuen Betätigungsfeld umsehen. Schon seit längerem hat er sich mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Forschungen beschäftigt. Vor allem machte er chemische Studien und verfolgte interessiert die ersten Versuche mit Heißluft- und Gasballons. Er hat sogar selbst schon Ballons gebaut. Nun macht Conté aus dem Hobby einen Beruf und die Französische Revolution macht aus Conté einen Wissenschaftler. Notgedrungen. Das Abenteuer Ballonfahrt hatte etwa 6 Jahre vor der Revolution begonnen. Im September 1783 stieg von einer Plattform im Garten von Versailles ein unten offener, mit heißer Luft gefüllter Ballon auf, 12 Meter im Durchmesser. An ihm hing ein Korb, darin ein Schaf, ein Hahn und eine Ente. Der Erfinder dieses Heißluftballons hieß Étienne Montgolfier. Der Flug der Tiere dauerte so lange, bis die heiße Luft aus ihrem Ballon entwichen war. Kurze Zeit nach dieser Vorführung stiegen zum ersten Mal Menschen in einen Ballon. Die heizten während des Fluges die Luft in der Ballonhülle mit Hilfe eines Strohfeuers an, wodurch sie viel länger in der Luft bleiben konnten als die Tiere. Die bemannte Luftfahrt hatte begonnen. Zwei Jahre nach dieser Aufführung verlässt Nicolas Jacques Conté die Normandie und reist in die französische Hauptstadt. Die Ballonfahrt hat inzwischen ihren ersten Höhepunkt erreicht. Ruder- und Antriebskonstruktionen helfen, die Flugrichtung zu bestimmen. Der erste Flug über den Ärmelkanal hat stattgefunden und auch die ersten Todesopfer sind zu beklagen. Übrigens, bei einem seiner Versuche mit Wasserstoff hat Conté durch eine Explosion sein linkes Auge verloren. Und noch eine wesentliche Erkenntnis war für die Ballonfahrt entscheidend geworden. Schon im Juni 1783 trafen sich führende Mitglieder der Französischen Akademie der Wissenschaften im Labor des Chemikers Antoine Laurent Lavoisier. Er führte vor den versammelten Kollegen ein Experiment durch, das er seinem englischen Kollegen Henry Cavendish abgeschaut hatte. Dabei handelte es sich um die Verbrennung von Wasserstoff in Gegenwart von Sauerstoff. Das Ergebnis? Wasser setzte sich ab. Die Schlussfolgerung von Lavoisier war damals ebenso aufregend wie unfassbar. Wasser besteht nicht nur aus einem Stoff, sondern ist eine Zusammensetzung von Sauerstoff und Wasserstoff. Inzwischen, einige Jahre später, haben mit Gas gefüllte Ballons die Luft erobert. Von nun ab müssen die Ballonfahrer kein Feuer mehr anheizen und haben die Hände frei für andere Arbeiten, was bald sehr wichtig werden sollte. Im April 1792 erklärt das revolutionäre Frankreich Österreich den Krieg. Schlecht für die Gasballonfahrt, denn Krieg bedeutet erhöhten Bedarf an Schwarzpulver. The powder composition is mainly salpeter, sulfur and coal. And to get the sulfur. Pulver wird hauptsächlich aus Salpeter, Schwefel und Kohle hergestellt. Für den Schwefel benötigte man Schwefelsäure. Die brauchte man allerdings auch für die Herstellung von Wasserstoff. Man verwendete aber die ganze Schwefelsäure für die Pulverherstellung und hatte somit keinen Wasserstoff mehr für die Ballons. Lavoisier hatte nun eine neue Methode zur Herstellung von Wasserstoff entwickelt. Man erhitzt Eisen auf mehr als 100 Grad Celsius und darauf lässt man Wasser verdampfen. Dabei bekommt man Eisenoxid und Wasserstoff. Viel mehr als bei der bisherigen Methode. And you obtain hydrogen and some iron oxide. And in this case, the quantity of hydrogen is much bigger. Im Oktober 1793 lässt der Wohlfahrtsausschuss verkünden: Es soll so schnell wie möglich ein Ballon vorbereitet werden, der dazu fähig ist, zwei Männer zu tragen. Diese sollen am Seil in die Höhe gelassen werden, um für unsere Armeen im Norden Beobachtungen zu machen. Die Bürger Coutel, Conté und Lomont werden beauftragt, dieses Unternehmen zu leiten. Conté, der Ballonneuling, ist jetzt also mit im Spiel. Doch es ist kompliziert, einen Ballon an die 200 Kilometer zur belgischen Grenze zu bringen, denn der Ballon kann nicht einfach zu seinem Bestimmungsort fahren, dort seine Beobachtungen machen und wieder zurückkehren. Dazu hält sich das Gas nicht lang genug. Conté und Coutel sind also gezwungen, Anlagen zur Gasherstellung vor Ort zu errichten. Um einen solchen Ofen zu bauen, benötigt man bis zu 10.000 Ziegelsteine und bis zu 6 Wagenladungen Holz, um das Feuer anzuheizen. 1794 ist es dann soweit. Zum ersten Mal werden Ballons zur Luftaufklärung eingesetzt. Ein in der Grenzstadt Maubeuge stationierter Ballon startet am 2. Juli. An Bord sind Coutel und ein Adjutant des ortsansässigen Generals. Heute Abend stiegen wir ungefähr 300 Meter hoch auf. In der ebenso prächtigen als majestätischen Gondel machten wir inmitten der freudigsten Erregung einer zahlreichen Menge und der gesamten Truppe, deren Rufe beinahe eine Stunde zu uns herauftönten, zahlreiche, dem Vaterland nützliche Beobachtungen. Sobald der Wind heftiger wurde, ließen wir uns einholen, was ganz leicht vonstatten ging und uns in der Überzeugung bestärkte, es gäbe keinen geschickteren, zuverlässigeren und scharfsichtigeren Spion. Dieser erste Erkundungsflug soll zeigen, welche Möglichkeiten die Luftaufklärung überhaupt hat. Am 26. Juni wird diese Möglichkeit zur Kriegsführung bei der Schlacht von Fleurus gegen die feindlichen österreichischen Armeen eingesetzt. Der Ballon bleibt den ganzen Tag in der Luft und übermittelt Informationen an den befehlshabenden General. Dabei bedient sich Conté des optischen Telegraphen, eine Erfindung, die gerade erst der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Er funktioniert mit zwei Querbalken, die an einem langen Stab befestigt sind. Die Signale werden ähnlich wie später beim Flaggenalphabet gegeben. Damit aber die Ballons eine Armee im Vormarsch begleiten können, muss ihre Lebensdauer verlängert werden. Das gelingt Conté, indem er das Gas verdichtet. Nun können Ballons bis zu 4 Monate aufgeblasen bleiben und Strecken von über 300 Kilometer zurücklegen. Militärische Ballons werden nun bei den Belagerungen von Bonn, von Koblenz oder bei Napoleons Schlacht im italienischen Mantua eingesetzt. Der eigentlich unpolitische Conté ist zu einem wichtigen Rädchen in Napoleons Rüstungsbetrieb geworden. Damit ist er keineswegs ein Sonderfall, so Winfried Schulze, Professor für Neuere Geschichte in München. Logischerweise war natürlich das Verhältnis von Wissenschaft und Staat dadurch bestimmt, dass eben der Staat seine Interessen in den Vordergrund stellte. Das heißt, es kam dem Staat im Grunde weniger an auf die interessefreie Grundlagenforschung, die wir heute als die Grundlage von aller wissenschaftlichen Aktivität ansehen, sondern es war eben eine sehr anwendungsbezogene Wissenschaft, so würden wir modern formulieren, die er damals präferiert hat. Und diese anwendungsbezogene Wissenschaft war natürlich vor allen Dingen geschuldet der schwierigen Zeit, in der er damals Frankreich lebte und es eben angewiesen war darauf, seine Ressourcen zu sammeln, um eben den Krieg erfolgreich führen zu können. Doch durch den Krieg wurde nicht nur Wasserstoff knapp, sondern auch ein ganz alltäglicher Gegenstand, ohne den damals kein Staat mehr auskommen konnte. Der Bleistift. Mit dem Bleistift wurden Staatsfinanzen berechnet, Schlachtpläne erstellt und Forschung betrieben. Die Bleistiftherstellung war damals denkbar einfach. Man schnitt aus Graphit kleine Stangen und steckte sie in Halterungen, damit die Hände beim Schreiben nicht schmutzig wurden. Fertig war der Stift. Der Name Bleistift ist also eigentlich irreführend. Doch guter Graphit war rar. Zur Herstellung reiner Graphitstifte lieferten nur englische Minen in der Grafschaft Cumberland das richtige Material. Somit war man gezwungen, Alternativen zu entwickeln, schon vor Conté. Renate Hilsenbeck vom Bleistifthersteller Faber-Castell. Graphit wurde zerstoßen, so weit wie möglich gereinigt und dann mit geschmolzenem Schwefel und Bindemitteln wie beispielsweise Harz oder Gummi Arabicum verrührt. Und aus dieser Masse formte man flache Kuchen, ließ sie trocknen und zersägte sie anschließend in Stäbchen, die in Holz eingeleimt wurden. Und diese sogenannten Bleiweißstangen hatten jedoch bei weitem nicht die Schreibqualitäten der englischen Stifte und deshalb suchte man nach besseren Verfahren. Seit sich Frankreich auch mit England im Krieg befindet, gelangt kein bisschen reiner englischer Graphit mehr nach Frankreich. Erneut bekommt Conté einen Auftrag. Diesmal direkt vom Kriegsministerium. Er soll für Frankreich einen neuen Bleistift erschaffen. Letztlich benötigte Conté wohl ein halbes Jahr für genau das Rezept, nach dem noch heute der Bleistift hergestellt wird. Eine beträchtliche Leistung für so eine Auftragsarbeit. Für seine neue Methode griff Conté auf Erfahrungen zurück, die er bei der Herstellung von Schmelztiegeln gemacht hatte. Er vermischte Graphit nicht mit Schwefel, sondern mit Ton. Ton bindet die Mine, gibt ihr Form und Festigkeit. Und das Interessante ist dabei, man kann das Mischungsverhältnis variieren. Je mehr Ton beigefügt wird, desto härter wird die Mine und je weniger, desto weicher und schwärzer. Dieses Gemisch aus Graphit und Ton hat Conté in Holzbretter eingefüllt, trocknen lassen und die auf diese Weise entstandenen Minen herausgenommen und bei sehr hohen Temperaturen gebrannt, eben ähnlich wie Tongeschirr. Und diese keramischen Minen legt er dann in Holzfassungen ein, wie es auch bisher üblich war. Auch wenn das individuelle Herstellungsverfahren von Hersteller zu Hersteller heute ein wenig unterschiedlich ist und natürlich auch streng geheim, wie jedes gute Rezept, so ist die Basis doch überall dieselbe, das Verfahren Contés. Die revolutionären Politiker hatten bereits Contés Forschungen auf dem Gebiet des Gasballons hochgelobt. Mit der Erfindung des Bleistifts aber wird Conté ein Held der Nation. Jetzt will auch Napoleon nicht auf ihn verzichten. Conté wird rekrutiert, den großen General auf einen Feldzug zu begleiten. Im Mai 1798 schifft sich Napoleon Bonaparte mit einer Armee von über 30.000 Mann nach Ägypten ein. Das Besondere daran, er nimmt auch Wissenschaftler mit. Winfried Schulze. Hier ging es natürlich zunächst einmal um den Konflikt mit England. Das war sozusagen der entscheidende Punkt. Und natürlich war Ägypten ein englischer Interessenbereich. Und darum wollte man gewissermaßen hier sozusagen die englischen Interessen konterkarieren. Das war zunächst einmal der konkrete Ansatzpunkt. Das Interessante ist aber bei Napoleon, dass er sich mit diesem eher schlichten Eroberungsmodell eben nicht genug war. Und insofern, glaube ich, steckt bei Napoleon immer sozusagen ein gewisses Mehr dahinter. Das Mehr nämlich, mit dieser Eroberung eben auch eine kulturelle Ausbeutung vornehmen zu können und natürlich möglicherweise auch in der Perspektive damit bestimmte Gegenstände, materielle Gegenstände der Kultur eben nach Frankreich zurückbringen zu können, um auf diese Art und Weise sein Frankreich eben zum Mittelpunkt der kulturellen Welt zu machen. Conté wird als Vorsitzender einer Truppe Luftschiffer, der sogenannten Erostiers, angeheuert. Napoleon hatte bei seiner Schlacht in Mantua die Vorteile der militärischen Luftschifffahrt erkannt. Doch ein Malheur enthebt Conté der ihm zugedachten Arbeit. Conté in einem Brief an seine Frau: Das Schiff Le Patriote, das alle für die Luftschifffahrt notwendigen Materialien an Bord hatte, ist auf Grund gelaufen. Wir haben einen Teil unserer Gegenstände aus dem Meer gezogen, aber viele Sachen fehlen uns jetzt. Wieder zwingt das Schicksal Conté, seinen eingeschlagenen Weg zu verlassen. Die Luftschiffer sind nun ohne Ausrüstung und sollen nun stattdessen dann eben Monumente ausgraben. Doch Conté schafft sich darüber hinaus gleich noch weitere Betätigungsfelder. Er studiert mit Hilfe selbst erstellter Zeichnungen die technischen Methoden der einheimischen Bevölkerung. Dadurch gelingt es ihm, frühindustrielle Strukturen an die Gegebenheiten des Landes anzupassen. Ich baue gerade eine Tuchfabrik auf, die mindestens 2000 Ellen Tuch am Tag herstellt. Doch das große ägyptische Abenteuer, wie es oft bezeichnet wird, entpuppt sich schon bald als ägyptischer Albtraum. So schnell das Land eingenommen wurde, so schnell geht es Napoleon wieder verloren. Im August 1798 kommt es in der Bucht von Aboukir zum berühmten Schlagabtausch mit der englischen Flotte unter Nelson und zur ersten großen Niederlage des Feldherrn Napoleon Bonaparte. Die französischen Soldaten und Wissenschaftler sind nun von der Heimat abgeschnitten und ganz auf sich gestellt. Wiederum bewähren sich der Erfindungsreichtum und die Improvisationskunst Contés. Der Befehlshaber General Menou schwärmt in einem Brief: Wir machen Bier, Tücher, Kerzen, Wein, Hüte. Wir stellen eigenes Geld her. Eine sehr gute Gerberei ist aufgebaut worden. Conté und Champy leisten hier Außergewöhnliches. Als dann allerdings auch noch bei dem Aufstand von Kairo das dort aufgebaute wissenschaftliche Institut geplündert wird, wird die Lage immer aussichtsloser. Kurze Zeit darauf verlässt Napoleon Ägypten. Die Kapitulation scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Im August 1801 steht das Abkommen zur Kapitulation endlich fest. Sein Inhalt ist ein weiterer harter Brocken für die französischen Wissenschaftler. Sie dürfen zwar ihre eigenen Aufzeichnungen und Gegenstände mit nach Hause nehmen, müssen aber alles zurücklassen, was sie in Ägypten entdeckt und ausgegraben haben. Dennoch gelingt es ihnen, zurück in Frankreich, doch noch ein riesiges Werk für die Nachwelt zu schaffen, die Beschreibung Ägyptens. Ein monumentales Buch von 120 Kilogramm und etlichen Kilometern Seiten. Darin stellen die Wissenschaftler und Künstler all ihre Erfahrungen zusammen, die sie in Ägypten gemacht haben, seien sie archäologischer, naturwissenschaftlicher oder kultureller Natur. Winfried Schulze? Mein Eindruck ist, dass dieses Werk den Beginn eben der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Ägyptenkunde darstellt. Und insofern glaube ich, sind die Ergebnisse der damaligen Exposition und ihre solide wissenschaftliche Dokumentation, das ist der entscheidende Punkt, unverzichtbar für die weitere Entwicklung der Ägyptologie geworden. Einen Löwenanteil der insgesamt 28 Bände machen die Zeichnungen aus, die Conté und die anderen Künstler in Ägypten angefertigt haben. Der Druck dieser Bilder macht das Werk allerdings zu einer Herausforderung. Der Conté-Biograf Alain Caruel: For only one drawing, we need 8 months. Um ein einziges Bild per Hand in die Druckplatten zu gravieren, benötigten sie 8 Monate. Conté sagte aber, ich habe eine neue Maschine hergestellt, die das Gravieren übernimmt. Mit dieser Maschine brauchte ein Bild nur ein paar Tage anstatt 8 Monate. Es ist also Conté zu verdanken, dass wir heute die Beschreibung Ägyptens lesen können. Conté, dem nun die Oberaufsicht über die Herstellung des monumentalen Werkes übertragen wird, erlebt allerdings nicht mehr dessen Fertigstellung im Jahr 1806. Kurz zuvor, am 6. Dezember 1805, stirbt er, gerade mal 50 Jahre alt. Er selbst hatte da allerdings seinen ruhelosen Erfindergeist schon verloren. Nachdem seine Frau gestorben war, fand er, lohnten weitere Erfindungen nicht mehr. Denn jetzt hatte er niemanden mehr, den er beeindrucken wollte. So sah der unpolitische Conté seine Arbeit. Doch tatsächlich war er eines der letzten Allround-Genies eines frühen Technikzeitalters und gleichzeitig einer der ersten Wissenschaftler, die als Funktionselite den modernen Staat beförderten. Man kann im Übrigen bei der ganzen Geschichte sehen, dass die damalige Zeit im Grunde schon deutlich machte, dass staatliche Aktivität, militärische Aktivität ohne Wissenschaft im Grunde unmöglich geworden war. Sie hörten Allround-Genie Nicolas Jacques Conté, Erfinder im Dienst Napoleons, von Markus Mähner. Es sprachen Stefan Wilkening, Stefan Merki und Peter Weiß. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Produktion von Radio Wissen.